Da meldete man David, die Philister belagern eben Kegila und plündern die Tennen. Da befragte David Jahwe, soll ich hinziehen und jene Philister schlagen? Jahwe antwortete David, ziehe hin und schlage die Philister und befreie Kegila. Aber Davids Leute hielten ihm entgegen, schweben wir doch schon hier in Juda in Furcht, und nun sollen wir gar vor Kegila ziehen gegen die Scharen der Philister? Da befragte David Jahwe noch einmal, und Jahwe gab ihm den Bescheid, mache dich auf hinab nach Kegila, denn ich werde die Philister in deine Gewalt geben. Darauf zog David mit seinen Leuten vor Kegila, griff die Philister an, trieb ihr Vieh weg und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. So brachte David den Einwohnern von Kegila Hilfe. Als nämlich Abjatar, der Sohn Ahimelechs, zu David floh, brachte er einen Ephod mit hinab. Als nun Saul hinterbracht wurde, David befinde sich in Kegila, rief Saul aus, Gott hat ihn mir in die Hände geliefert, denn indem er sich in eine Stadt mit Toren und Riegeln begab, hat er sich selbst eingeschlossen. Danach bot Saul das ganze Volk zum Kriege auf, um gegen Kegila zu ziehen zur Belagerung Davids und seiner Leute. Als nun David erfuhr, dass Saul Unheil gegen ihn schmiede, da gebot er dem Priester Abjatar, bringe den Ephod her. Darauf betete David, Jahwe, du Gott Israels. Dein Sklave hat die Kunde vernommen, dass Saul im Sinne hat, gegen Kegila anzurücken, um meinethalben Verderben über die Stadt zu bringen. Werden die Bürger von Kegila mich ihm ausliefern? Wird Saul herabkommen, wie dein Sklave vernommen hat? Jahwe, du Gott Israels, tue das deinem Sklaven kund. Jahwe antwortete, ja. Da fragte David, werden die Bürger von Kegila mich und meine Leute Saul ausliefern? Jahwe antwortete, ja. Da machte sich David mit seinen Leuten, etwa 600 Mann, auf und sie verließen Kegila und streiften da und dort umher. Als aber Saul gemeldet wurde, dass David aus Kegila entkommen sei, gab er seinen Zug auf. Nun hielt sich David in der Wüste auf Berghöhen auf und er hielt sich auf dem Gebirge in der Wüste Sif auf und Saul suchte ihn die ganze Zeit, aber Gott gab ihn nicht in seine Gewalt. David aber geriet in Angst, als Saul auszog, ihm nach dem Leben zu trachten. David war nämlich in Hores in der Wüste Sif. Sauls Sohn Jonathan aber machte sich auf und ging zu David nach Hores und machte ihn wieder mutig in Gott und redete ihm zu, fürchte dich nicht, denn mein Vater Saul wird dich nicht in seine Gewalt bekommen, sondern du wirst König über Israel werden, und ich werde der Zweite nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß das. Da schlossen beide einen Bund vor Jahwe. David aber blieb in Hores, während Jonathan nach Hause ging. Die Sifiter aber gingen zu Saul nach Gibea hinauf und sprachen, weißt du wohl, dass David sich bei uns auf den Berghöhen in Hores verborgen hält, in Gibea Tahachila, südlich von der Einöde? Nun denn, sobald es dir beliebt, o König, herzukommen, komme her, unsere Sache wird es dann sein, ihn dem König auszuliefern. Saul erwiderte, mögt ihr von Jahwe gesegnet werden, weil ihr Mitgefühl mit mir gehabt habt. Wohlan denn? Gebt ferner Acht und erkundet schleunigst seinen Aufenthalt, wo selbst sein Fuß weilt, denn man hat mir gesagt, er sei sehr listig. Und kundschaftet aus, was von Schlupfwinkeln vorhanden ist, an denen er sich versteckt hält, und bringt mir zuverlässigen Bescheid, dass ich mit euch gehe. Ist er im Lande, so werde ich ihn unter allen Tausenden Judas ausfindig machen. Da machten sie sich vor Saul her auf den Weg nach Sif. David aber befand sich gerade mit seinen Leuten in der Wüste Maon, in der Steppe, südlich von der Einöde. Als aber Saul mit seinen Leuten sich aufmachte, ihn zu suchen, hinterbrachte man es David, und er zog hinab zu dem Felsen, der in der Wüste Maon liegt. Das vernahm Saul und setzte David in die Wüste Maon nach. Da marschierte nun Saul mit seinen Leuten an der einen, und David mit seinen Leuten an der anderen Seite des Gebirgs, wobei David sich angstvoll beeilte, Saul zu entrinnen, während Saul mit seinen Leuten im Begriffe stand, David und seine Leute zu umgehen, um ihrer habhaft zu werden, als plötzlich ein Bote bei Saul eintraf mit der Meldung, mache dich schleunigst auf den Weg, denn die Philister sind ins Land eingebrochen. Da stand Saul von der Verfolgung Davids ab und zog den Philistern entgegen. Daher nennt man jene Örtlichkeit Fels der Abteilungen.